funzionò. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Heute machen wir inshallah mit dem Sharh weiter von Usul al-Salasa. Wir sind ja letztes Mal mit dem Inhalt fertig geworden, komplett. Und genau heute wollen wir mit dem Sharh anfangen. Und das ist auch sehr gut, dass dann halt die Brüder, die jetzt dazu gekommen sind, dass sie dann inshallah das durchziehen. Weil das ist ein ganz gutes Buch. Und bevor wir anfangen, möchte ich halt erwähnen, noch einmal erwähnen, wie wichtig dieses Buch ist und dass das ein großartiges Buch ist, was die Schüler des Wissens am Anfang ihres Studiums erlernen und auswendig lernen, und dass es in der islamischen Umma komplett verbreitet ist. Und dass nicht nur diejenigen, die Schüler des Wissens, dieses Buch studieren sollten, sondern jeder Muslim sollte mit diesen Angelegenheiten, die in diesem Buch besprochen sind, sollte darüber Bescheid wissen und sollte darüber Wissen haben und Kenntnis besitzen. Und wir werden den Schar von Sheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali durchgehen und von Ibn Uthaymin, rahimahullah. Und ja, wir fangen jetzt einfach an und werden dann langsam uns voranarbeiten. Sheikh Zayd sagte, kein Schüler des Wissens ist davon frei, dass er die korrekte Aqida erlernen sollte und was ihr dagegen spricht. Das bedeutet Bidah, Shirk, all diese Sachen. Das muss man ja lernen, damit man die korrekte Aqida beibehält. Und er sagte, nicht nur der Schüler des Wissens ist nicht frei davon, das heißt, er muss es lernen, die Glaubensfundamente, sondern jeder Muslim muss die Glaubensfundamente erlernen. Und dieses Buch, hat er gesagt, ist ein einführendes Buch in diesem Gebiet der Aqida. Das ist ein einführendes Buch, also ein Anfängerbuch. Deswegen auch sehr leicht zu verstehen und auch sehr gut, dass man es am Anfang halt lernt und nicht zum Beispiel, was viele machen, dass sie sofort zum Beispiel Fiqh al-Akbar lernen oder so von Abu Hanifa, was sehr kompliziert und komplex ist. Und gut wäre es auch, hat er gesagt, wenn man, während man dieses Buch erlernt, im Kontakt mit den Gelehrten ist oder im Kontakt mit den Tulab wenigstens. Das habe ich jetzt gesagt. Aber dass man abcheckt, dass, ob das, was man gelernt hat, ob man das auch richtig verstanden hat. Und er hat gesagt, nach diesem Buch sollten Bücher folgen, wie Qawaid al-Arba, Kashf al-Shubuhat, Kitab al-Tawhid, Aqidat al-Wasitiyya, Aqidat al-Hamawiyya, Aqidat al-Tadmuriyya und Aqidat al-Tahawiyya. Und natürlich sollte ein Schüler des Wissens, der halt weiter lernen will und viel lernen will, sollte dann ebenfalls auch danach die Sunna studieren, wie zum Beispiel Bücher der Sunna, die bekannt sind, Riyadus Salihin oder Bulughul Maram, Subul Salam und solche Sachen. Oder allgemein die Hadith von Bukhari und Muslim, und sollte auch den Koran auswendig lernen. Also das sind jetzt Dinge, die ich sage, aber diese Sachen sind bekannt. Der Sheikh sagt weiter, also derjenige, dessen Leben von Allah lang gemacht wird, wird auf diese Bücher stoßen, wenn er ein Schüler des Wissens ist, also ein Talibul Ilm. Der Muhammad ibn Abdul Wahhab fängt mit dem Buch an, mit den Worten Bismillah, im Namen Allahs. Und Sheikh Zayd und Ibn Uthaymin, rahimullah, sagten, die Bismillah, also dass man halt das erwähnt, gehört zu den guten Manieren. Dass man, erstens gehört das auch zu den guten Manieren, dass man, wenn, bevor man eine gute Sache mit einer guten Sache anfängt, dass man die Besmallah erwähnt. Und es ist im Einklang mit der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sagte, jede wichtige Angelegenheit, die nicht mit Bismillah, also im Namen Allahs, mit der Besmallah begonnen wird, wird, also die nicht damit begonnen wird, ist des Guten beraubt. Aber Sheikh Albani sagte hierauf, dass dieser Hadith da'if jittan ist, also sehr schwach ist. Er hat gesagt, dieser Hadith ist sehr schwach. Jedoch hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, mit jeder guten Sache, die im Namen Allahs war, auch mit der Besmela angefangen. Also er hat mit jeder Sache so angefangen. Und was hier gemeint ist, wo Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimullah sagte, im Namen Allahs, hier ist gemeint, dass er halt sagt, im Namen Allahs fange ich an zu schreiben. Fange ich an zu schreiben. Das heißt, mit diesen Worten wird Segen gesucht von Allah. Und das ist der Zweck, warum er so angefangen hat. Und ein weiterer Zweck ist, dass es der einzige Grund ist, warum man überhaupt schreibt. Das heißt, für Allah. Weil man sagt ja, im Namen Allahs. Das ist eine Sache, die man für Allah macht. Das ist der Grund, warum man das überhaupt macht. Ibn Uthaymin, rahimahullah, sagte, Allah ist der Name des einzigen Herrn, der alles erschaffen und gestaltet hat. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, Alif Lam Ra, dies ist ein Buch, das wir zu dir herabgesandt haben, auf das du die Menschen mit der Erlaubnis ihres Herrn aus den Finsternissen zum Licht führen mögest, auf den Weg des Erhabenen, des Preiswürdigen. Allahs ist, was in den Himmel und was auf der Erde ist, und wehe den Ungläubigen wegen der schrecklichen Strafe. Weiter hat dann Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab erwähnt, also Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, im Namen Allahs, das Ar-Rahman und das Ar-Rahim. Und Ar-Rahman ist ein Name von Allah. Im Deutschen wird es mit der Al-Erbarmer übersetzt. Aber das ist nicht, also man kann ja diese Namen eigentlich nicht richtig übersetzen. Man sollte immer die Bedeutung lernen. Was ist damit gemeint? Was ist der Sinn hinter dem Namen? Und gemeint ist dafür damit, dass es erstens ein Name nur für Allah ist. Ar-Rahman ist nur ein Name, der dem Allah gebührt und niemand anderem. Und weiter ist es eine Eigenschaft, eine sehr großartige Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala und eine sehr umfangreiche Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, nämlich die Barmherzigkeit. Und Ar-Rahim ist ein weiterer der schönen Namen von Allah subhanahu wa ta'ala und das wird im Deutschen mit der Barmherzige übersetzt. Aber was hier auch gemeint ist, ist, dass es erstens auch ein Name nur für Allah ist, aber der Begriff, also Barmherzigkeit, kann auch auf die Diener oder auf die Menschen verteilt werden, mit Einschränkungen jedoch. Und bei Allah subhanahu wa ta'ala gibt es keine Einschränkung, denn keiner ist so barmherzig wie Allah. Und gemeint ist hier, gemeint mit Ar-Rahim ist, derjenige, der die Barmherzigkeit verleiht. Also der Verleiher der Barmherzigkeit. Also Ar-Rahman ist derjenige, der sehr großartige und sehr umfangreiche Barmherzigkeit besitzt. Und Ar-Rahim ist derjenige, der diese auch verteilt. Und beides trifft für Allah subhanahu wa ta'ala zu. Und wenn diese zwei Namen zusammenkommen, also gleichzeitig genannt werden, dann ist mit Ar-Rahim gemeint, der Barmherzigkeit hat von seinen Sklaven, also er hat zu seinen Sklaven Barmherzigkeit, mit wem er will, wie Allah subhanahu wa ta'ala auch sagt in Suratul Ankabut, im Vers 21, er bestraft, wen er will, und er erweist Barmherzigkeit, wem er will, und zu ihm werdet ihr zurückkehren. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er hat Barmherzigkeit zu wem er will und er bestraft, wen er will. Weiter macht Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab mit den Worten Wisse. Also, Rahman ist nur für Allah, aber Rahim können auch die Menschen haben. Rahim können auch die Menschen haben, aber mit Einschränkungen. Ja. Nicht wie Allah subhanahu wa ta'ala. Weiter macht Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab mit den Worten Wisse. Ja? Wir haben ja den Text letztes Mal durchgesprochen und der sagt jetzt in seinem Text, hat er gesagt, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, Wisse. Also der das liest, Wisse folgendes. Punkt, Punkt, Punkt. Aber erstmal dieses Wort Wisse, um zu dem Scharf davon zu kommen. Sheikh Zayd, Hafidullah, sagt, das ist ein Ruf, erstmal ist es ein Befehl und ein Ruf zur Achtsamkeit. Also jetzt aufpassen. Ja? Denn das macht den Zuhörer und Leser aufmerksam, was jetzt danach kommt. Jeder passt jetzt auf, was danach kommt. Sodass der Leser, also die Absicht dahinter ist, dass der Leser das behalten wird, mit dem, was ihm jetzt begegnen wird. Also das wird er in seinem Kopf behalten, weil wenn man zu ihm sagt, guck mal, wisse oder pass auf, das steigert natürlich auch die Aufmerksamkeit. Anschließend sagt Sheikh Zayd, dass Mohammed ibn Abdul Wahhab, Rahimullah, mit einer Dua für den Leser weitergemacht hat. Und das ist der Weg der Gelehrten, die für die Sache des Islam und für die Muslime Acht geben. Und sie lieben das Gute und sie lieben denjenigen, der das Gute sucht. Sheikh Uthaymin, rahimahullah, sagte, Wissen ist die Wirklichkeit einer Sache so zu verstehen, wie es wirklich ist, mit Gewissheit. Das heißt, also was ist Wissen im Islam? Oder allgemein ist das eigentlich auch anzuwenden, weil die Gelehrten des Islam, wenn über solche Sachen gesprochen wird, die haben mehr Ahnung und mehr Wissen als die Philosophen, die zum Beispiel sich 10 Jahre unterhalten, was Wissen ist, aber immer noch nicht zu einem Punkt gekommen sind. Und Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, sagte, Wissen ist die Wirklichkeit einer Sache. Das heißt, du weißt ganz genau, wie es ist, die Realität dieser Sache, die Essenz dieser Sache. Du weißt, wie das ist, du verstehst das richtig, wie es wirklich ist und mit Gewissheit noch. Also, dass du dir ganz gewiss bist, das ist so. Natürlich wird vollkommenes Wissen über eine Sache kein Mensch von uns jemals haben, über egal welche Sache. Wenn dich einer über Holz fragt, du wirst niemals die richtige Essenz, du wirst nicht wissen, wie viele Atome dieser Tisch hat. Aber du wirst dich auskennen, was Allah subhanahu wa ta'ala dir halt in Grenzen gegeben hat. Dass du das Nötigste weißt, was du wissen musst. Und Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, sagte, die Stufen des Wissens oder des Verstehens sind 6 Stück. Und leider ist das hier auf lateinischen Buchstaben, deswegen werde ich versuchen, es richtig auszusprechen, aber ich kann es nicht versprechen, weil die arabische Schrift ist da nicht dahinter. Die erste Stufe ist El-Ilm. Ja? Das kennen wir, Ilm. Das ist Wissen. Und das ist auch das, was wir schon erwähnt haben. Wissen, also Ilm, Wissen ist die Wirklichkeit einer Sache, so zu verstehen, wie es wirklich ist, mit Gewissheit. Das heißt, das ist das Beste. Du hast richtig Ahnung von dieser Sache und du bist dir auch gewiss darüber. Also du bist dir darüber im Klaren. Die zweite Sache ist Al-Jahlul Basid. Das bedeutet geringe Unwissenheit. Geringe Unwissenheit. Das ist in der Bedeutung die Abwesenheit des vollen Verständnisses. Das heißt, du hast es nicht ganz verstanden, aber du hast einen Teil verstanden, aber geringe Unwissenheit halt, das volle Verständnis ist nicht da. Drittens, Al-Jahlul Murakkab. Das bedeutet verschärfte Unwissenheit. Vorhin war geringe Unwissenheit, jetzt ist verschärfte Unwissenheit. Nochmal eine Stufe härter. Und das ist etwas zu verstehen im Gegensatz zu der Wirklichkeit. Das ist schon schlecht. Du hast etwas verstanden, aber in Wirklichkeit ist das ganz anders. Du hast etwas verstanden im Gegensatz zu der Wirklichkeit. Viertens, Al-Wahm, Wahnvorstellung. Das bedeutet, man denkt, man hat etwas verstanden, trotz der Präsenz, ich gebe euch gleich ein Beispiel, trotz der Präsenz von etwas, das dich dazu bewegen sollte, dass du in Falschheit bist. Ich wiederhole das erstmal nochmal, dann gebe ich ein Beispiel. Oder vielleicht erst das Beispiel, dann nochmal wiederholen? Beispiel. Ja, das bedeutet, du guckst, du bist magersüchtig, ja? Du guckst in... Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Du bist magersüchtig und guckst in den Spiegel, ja? Und siehst, du hast ganz dünne Beine. Du hast ganz dünne Beine, aber du, die Magersüchtigen, die sind krank und die sagen, ich bin voll dick, ich muss abnehmen. Das bedeutet, und die Präsenz von etwas, was dich jetzt dazu bewegen soll, dass du in Falschheit bist, ist die Waage. Du gehst auf die Waage und wiegst nur noch 40 Kilo und du sagst, ich bin dick. Das bedeutet Wahnvorstellung. Das heißt, man denkt, man hat etwas verstanden, ja? Du denkst, du bist dick, trotz der Präsenz von etwas, die Waage, das dich dazu bewegen sollte, dass du wissen musst, du bist falsch. Ja? Du sagst, ich bin dick, boah, ich bin voll dick, meine Beine sind dick, ich muss noch mehr abnehmen. Du wiegst nur noch 40 Kilo, du guckst im Spiegel, du sagst, ich bin dick, dann gehst du auf die Waage und die Waage sagt 40 Kilo. Und das bedeutet ja, guck mal, das bewegt dich dazu, du bist falsch. Aber du sagst, nein, ich bin dick. Das ist Wahnvorstellung. Fünftens, Eschak, Zweifel. Zweifel ist, man denkt, man hat etwas verstanden, gleichzeitig bist du dir des Gegenteils bewusst, von dem du denkst, es könnte die gleiche Möglichkeit bestehen, dass es auch genauso wahr ist. Das heißt, du denkst, du hast etwas verstanden, sagen wir mal, du denkst, dass du den Islam verstanden hast, ja? Und du bist dir über das Gegenteil bewusst, also egal welche andere Religion, sagen wir der Christentum, aber du sagst, es könnte auch eine Möglichkeit bestehen, dass das auch wahr ist, genauso wie meine Sache. Das Zweifel dann. Das heißt, du bist dir nicht darüber ganz im Klaren. Und sechstens, dann, das ist überwiegender Glaube. Überwiegender Glaube. Man hat etwas verstanden, obwohl man sich des Gegenteils bewusst ist, welches aber unwahrscheinlicher ist, wahr zu sein. Ja, also du hast etwas verstanden und du bist dir des Gegenteils bewusst, wieder du hast, sagen wir, den Islam, einen Teil davon verstanden, des Gegenteils bist du dir bewusst, wie irgendein anderer Glaube, aber du sagst, es ist unwahrscheinlicher, dass das wahr ist. Du sagst nicht, es könnte wahr sein, du sagst, das ist unwahrscheinlich, dass das wahr ist. Zum Beispiel die Kreuzigung, ne, von Jesus. Du sagst, im Islam gibt's das nicht, wir glauben nicht daran. Und es ist unwahrscheinlich, dass das passiert ist. Aber du bist nicht darüber ganz im Klaren wie bei der ersten Stufe. Du hast einen überwiegenden Glauben. Das heißt, dein Glaube überwiegt nur. Ja? Weiter sagt Ibn Uthaymin, rahimahullah, Wissen besteht aus zwei Kategorien. Dururi, zwangsläufiges Wissen, und Nedhari, das ist rein theoretisches Wissen. Ganz einfach. Mit zwangsläufigem Wissen ist das gemeint, was man sowieso zwangsläufig schon weiß, was es nicht einer Untersuchung oder Erforschung bedarf. Wie zum Beispiel, dass das Feuer heiß ist. Das muss man nicht noch beweisen. Oder dass der Himmel über der Erde ist. Das sind Sachen, die man zwangsläufig weiß. Ja, da braucht man nichts forschen, nichts untersuchen, kein Lehrer fragen. Das weiß jeder. Und wohin gegen das rein theoretische Wissen, das ist, was Untersuchungen oder Beweise benötigt. Wie zum Beispiel das Wissen, dass vor dem Wudu, damit der Wudu gültig ist, die Nia vorhanden sein muss. Das ist Wissen, was Beweise benötigt. Ja? Also die Absicht muss, also das Beispiel ist, man weiß das ja nicht zwangsläufig. Jemand muss es einem beweisen, mit Beweisen, ja, dass die Absicht vor der rituellen Waschung vorhanden sein muss, damit die rituelle Waschung gültig ist. Weiter sagt Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Weiter hat er gesagt, Rahimakullah. Das bedeutet, möge Allah seine Barmherzigkeit über dich regnen lassen oder über dich so viel kommen lassen, ja? Als ob man sagen will, sagt Sheikh Ibn Uthaymin, Rahimallah, als ob man sagen will, mögest du das Gute erreichen, was du möchtest, und mögest du von dem wegkommen, wovor du dich fürchtest. Und die volle Bedeutung ist, möge Allah deine früheren Sünden vergeben und dich zum Guten und Richtigen leiten in der Zukunft. Das ist mit Rahma gemeint, wenn es alleine steht. Wenn Rahma alleine steht, ist das damit gemeint. Wenn es mit Maghfira zusammenkommt, also der Vergebung, dann bezieht sich Maghfira, die Vergebung, auf das Vergeben der Sünden und Rahma auf das Erreichen des Guten und dem Schutz vor den Sünden in der Zukunft. Und die Worte des Autors zeigen, wie viel Sorge und Betroffenheit er gegenüber dem Leser und dem Zuhörer hat und dass er für ihn das Gute wünscht. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab hat fortgefahren oder ist wie folgt fortgegangen, hat gesagt, also er hat gesagt, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, wisse, dann haben wir erklärt, was ist Wissen, und jetzt sagt er, was sollen wir denn wissen? Ja, er hat gesagt, wisse, was sollen wir denn wissen? Er hat gesagt, dass es dir zur Pflicht ist, oder zur Pflicht auferlegt worden ist, das heißt für dich, der du das, nicht nur der du das liest, jeder Muslim, für dich ist es Pflicht, dass du Folgendes wissen musst, ja, dass du Wissen über vier Angelegenheiten haben musst. Über diese vier Angelegenheiten musst du Wissen haben. Jeder Muslim muss das wissen. Die Erklärung ist, diese Angelegenheiten, welche der Autor, Rahimahullah, erwähnt hat, umfassen die ganze Religion. Diese vier Angelegenheiten, die wir gleich ansprechen werden, aber wir werden heute nur eine ansprechen, weil wir das sonst nicht schaffen. Das, der Scherr halt so, der Scherr ist so. Also die Erklärung ist so. Auf jeden Fall, diese Angelegenheit, welche er erwähnt hat, umfassen die ganze Religion. Und man sollte Acht geben, wegen dem gewaltigen Nutzen von diesen Angelegenheiten. Der Sheikh Rahimullah fährt wie folgt fort und sagt, erstens, Wissen, also vier Sachen sind dir zur Pflicht, dass du das wissen musst. Und die erste Sache, was du wissen musst, ist, Wissen über Wissen, welches das Wissen und Kenntnis über Allah, Komma, dann geht es noch weiter, aber erstmal die Erklärung wieder dazu. Also erstens Wissen, welches das Wissen und Kenntnis über Allah ist. Ne? Der Scherr ist Ma'rifatullah, ja, dieses Wort Ma'rifatullah ist das Wissen und die Kenntnis von Allah. Mit was? Mit seinem Herzen. Und mit so einem Wissen und so einer Kenntnis, dass es eine Person dazu bewegt, ja, dass es eine Person dazu bewegt, alles zu akzeptieren, was Allah vorgeschrieben hat und niedergelegt hat. Also Wissen über Allah bedeutet, dass man Wissen und Kenntnis von Allah hat mit dem Herzen, ja, und dass dieses Wissen und diese Kenntnis einen dazu bewegt, dass man alles akzeptiert, was er vorgeschrieben und niedergelegt hat. Und weiter, und dass eine Person dazu bewegt, sich diesem, also diesem Vorgeschriebenen, zu unterwerfen. Und dass es jemanden bewegt, oder diese Person dazu bewegt, mit dem zu richten, was an vorgeschriebenen Gesetzen vorhanden ist, also die Scharia. Mit welchem der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, kam. Der Diener, ja, sagt er weiter in der Erklärung, der Diener nimmt an Wissen und Kenntnis über seinen Rab zu, indem er die klaren Zeichen betrachtet und wenn es dabei um die Religion geht, sich auf das Buch und die Sunna bezieht. Ja, also er betrachtet die klaren Zeichen. So nimmt man an Wissen und an Kenntnis über seinen Herrn zu. Und wenn es um die Religion geht, dass man sich auf das Buch und die Sunna bezieht, also auf den Koran und die Tradition des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Außerdem nimmt man zu, wenn man die Zeichen betrachtet, mit denen Allah uns versorgt hat. Also wenn diese Person sich diese Zeichen anschaut und betrachtet, so wird das Wissen und die Kenntnis über Allah zwangsläufig zunehmen. Seinem Erschaffer, seinem Gott, der einzig und allein der Anbetung würdig ist. So wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagte, also was jetzt die Zeichen angeht, ne, die Allah uns, die klaren Zeichen, die er uns gegeben hat. Und auf der Erde gibt es Zeichen für die Überzeugten. Und auch in euch selbst seht ihr denn nicht. Das heißt, die Zeichen sind vorhanden. Und wenn man sich die Zeichen betrachtet, zum Beispiel wie der menschliche Körper funktioniert, wie dieses ganze Universum funktioniert, dass man sieht, wie großartig das ist. Ja, man guckt sich so ein iPhone an und sagt, boah, was die rausgebracht haben und iPhone hier, 5, 6, 7, keine Ahnung. Aber wenn man guckt, Auge, Hand, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Und weiter sagt Mohammed ibn Abdul Wahhab, und das Wissen, also er hat gesagt, Wissen von Allah, Wissen und Kenntnis von Allah ist das Erste. Und zu dem Ersten zählt auch noch, und das Wissen von seinem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und der Scharh dazu, die Erklärung dazu, Wissen über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ist das, was eine Person dazu bewegt, alles zu akzeptieren, womit auch immer er, sallallahu alaihi wasallam, kam. Der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit. Und, dass er das bestätigt und begläubigt als Wahrheit, womit auch immer er, sallallahu alaihi wasallam, uns informiert hat. Alle Gebote erfüllt, die er, sallallahu alaihi wasallam, uns befohlen hat. Und alle Verbote meidet, die er uns verboten hat. Und dass man dann mit dem richtet, was an Offenbarungsgesetzen, womit er, sallallahu alaihi wasallam, kam. Und gleichzeitig auch noch völlig damit zufrieden ist, also mit dem Urteil, mit diesen Gesetzen völlig zufrieden ist. Denn im Koran steht Folgendes darüber. Aber nein, bei deinem Herrn, also Allah subhanahu wa ta'ala schwört, bei sich selbst. Sie glauben nicht eher, also die Menschen, glauben nicht eher, bis sie dich über das richten lassen, dich bezieht sich hier auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, bis sie dich über das richten lassen, das heißt urteilen lassen, was zwischen ihnen umstritten ist, also wo es Streitigkeiten zwischen den Menschen gibt. Und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden, das heißt in dir selbst bist du dann damit zufrieden. Und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden durch das, was du entschieden hast. Und sich in voller Ergebung fügen. Weiter in Sura Nur. Vers 51. Die Rede der Gläubigen, wenn sie zu Allah und seinem Gesandten gerufen werden, damit er zwischen ihnen richte, besteht nur darin, dass sie sagen, wir hören und gehorchen. Das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Ja, also ganz klar. Also wie soll man sich verhalten, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit einem Urteil zu einem kommt, indem man sagt, wir hören und gehorchen. Wieder in Sura Nisa. O, die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den Befehlshabern unter euch. Das heißt, die Befehlsgewalt über jemanden haben, wie Präsidenten oder so. Wenn ihr miteinander über etwas streitet, dann bringt es vor Allah und den Gesandten, wenn ihr wirklich an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Das ist am besten und am ehesten ein guter Ausgang. Und ein weiterer Beweis ist, in Surah Nur, Vers 63, erachtet nicht den Aufruf des Gesandten unter euch wie den Aufruf eines von euch an die anderen. Das heißt, betrachtet nicht den Ruf des Gesandten oder den Aufruf des Gesandten wie den Aufruf eines anderen unter euch. Allah kennt ja diejenigen von euch, die sich unbemerkt davonstehlen, indem sie sich hinter anderen verstecken. So sollen diejenigen, die seinem Befehl zuwiderhandeln, sich vorsehen, dass nicht eine Versuchung sie trifft oder schmerzhafte Strafe sie trifft. Und Versuchung im Arabischen, im Koran, steht Fitna. Ja? Eine Fitna. Und Imam Ahmed, rahimahullah, sagte, wisst ihr, was die Fitna ist? Die Fitna ist Schirk. Und wenn er etwas von seinen, sallallahu alaihi wasallam, Aussagen ablehnt, so könnte eine Form von Ketzerei in sein Herz gelangen. Und die Ursache dafür sein, dass er zerstört ist. Und die Mufassirin haben auch gesagt, Fitna können auch Hypocrisy, also Heuchelei sein, Ketzerei, Abtrünnigkeit, Übel auf der Welt. Ketzerei oder Abtrünnigkeit? Das ist sowas wie Abtrünnigkeit, also dass man vom Glauben wegkommt, oder Ketzer ist einer, der gegen den Glauben auch so, ja, publik macht, sage ich mal. Also all diese üblen, schändlichen Dinge kann dann kommen. Weitermacht Mohammed ibn Abdul Wahhab mit den Worten: Und Wissen über die Religion des Islams. Und der Schar hierzu ist, Wissen über die Religion des Islams, Islam in seiner allgemeinen Bedeutung, ist die Anbetung zu Allah. Aber auf die Weise, wie er, also Allah, es durch seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, vorgeschrieben hat, so wie es auch von Allah in vielen Ayat erwähnt wurde. Also, dass es halt so vorgeschrieben ist. Welches auch zeigt, dass die vorherigen offenbarten Gesetze alle Unterwerfungen zu Allah waren. Also alle Islam waren. Das bedeutet, es zeigt, diese Ayat zeigen, dass alle Religionen, mit denen die Propheten gekommen sind, Islam waren. Ob es jetzt so genannt wurde wortwörtlich oder nicht, das ist was anderes. Aber es war Islam, wie? Indem es Unterwerfung zu Allah war. Anbetung zu Allah. Wie Allah subhanahu wa ta'ala auch bezüglich Ibrahim sagt, unser Herr, mache uns dir ergeben und von unserer Nachkommenschaft eine dir ergebene Gemeinschaft. Also das ist ein Bittgebet von Ibrahim a.s. gewesen, indem er gesagt hat, unser Herr, mache uns dir ergeben und von unserer Nachkommenschaft eine dir ergebene Gemeinschaft und zeige uns unsere Riten und nimm unsere Reue an. Du bist ja der Reue annehmende und Barmherzige. Und Islam in seiner ausführlichen Bedeutung nach der Sendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam bezieht sich darauf, womit Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesendet wurde. Das ist so, weil das, womit der Prophet kam, alles an vorherigen Religionen abrogiert, aufhebt. Wer ihm nun folgt, also dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist Muslim. Und wer ihn ablehnt, ist kein Muslim. So waren die Anhänger der Propheten in den Zeiten der Propheten, also in deren Zeiten, wo halt der Prophet halt da war, waren die Anhänger dieser speziellen Propheten, waren die Muslime. Also waren die Juden in der Zeit von Musa a.s. Muslime. Also die Anhänger, die Musa a.s. gefolgt sind. Die Christen in der Zeit von Isa a.s. waren Muslime. Aber seit der Prophet Muhammad s.a.w. herabgesandt wurde und diejenigen, die an ihn jetzt Unglauben machen, sind natürlich keine Muslime. Außerdem ist diese Religion, die Religion des Islams, die einzige akzeptierte Religion bei Allah und die einzige Religion, die oder wovon eine Person Nutzen haben wird und profitieren wird. Denn Allah sagt ganz klar im Koran, wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm nicht angenommen werden. Und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören. Also ganz klar, klarer geht's nicht mehr. Und gewiss, ja, gewiss, also mit Gewissheit, die Religion ist bei Allah der Islam. Ganz klar. Dieser Islam ist der Islam, mit der Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Umma bevorzugt hat. Allah sagt in Surah Ma'idah in Vers 3: Heute habe ich eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet. Und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Das heißt ganz klar, die Religion ist mit dem Islam von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit der Gesetzgebung von ihm, ist sie zum Abschluss gekommen. Und die Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala wurde an den Menschen damit vollendet. Und Allah sagt, ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Das heißt, etwas Moderneres, etwas Besseres gibt es nicht mehr. Der Islam ist up to date. Der Islam ist das Modernste, was es gibt. Es gibt kein Islam 2.0 oder so. Das war's. Das ist die modernste Religion. Das heißt, das ist wie zum Beispiel, vielleicht, manche von uns sind ja jetzt nicht älter, aber sind schon ein bisschen älter als andere von uns, sage ich mal, die vielleicht in der Jugend, keine Ahnung, irgendjemand imitiert haben, so rumliefen und cool sein wollten. Das ist nicht das Modernste in der Zeit gewesen. Du kannst nicht mehr in sein, du kannst nicht moderner sein, als was der Islam gesagt hat. Modern bedeutet ja auch gleichzeitig, so gesehen besser. Oder so gesehen, dass du dann etwas Besseres davon hast. Zum Beispiel, du hast eine Zeit lang, weiß ich nicht, Gangster nachgemacht und dann hat dir das nicht mehr gefallen. Dann hast du Bürokraten nachgemacht, dann hast du gesagt, hat dich mehr Erfolg mit. Aber am meisten Erfolg wirst du mit Islam haben. Das ist das Modernste, was es gibt. Also es ist das Modernste, dass eine Frau sich verschleiern soll. Moderner geht's nicht. Nicht diese Jeans, das. Das Modernste ist Schleier. Und das wird das haben, wovon sie am meisten Nutzen haben wird. Also die Muslime sind die Modernsten auf diesem Planeten. Nur die anderen haben das nicht verstanden. Die suchen noch, was ist Mode, was ist dies, was ist das. Aber der Islam ist das Modernste, was es gibt. Weil zum Beispiel, wenn du ein Auto hast, kriegst du eine Bedienungsanleitung dabei, oder? Da wird dir gesagt, du musst das so und so und so pflegen, das und das musst du machen, alle 3 Wochen, keine Ahnung, alle 10.000 Kilometer Ölwechsel. Und wenn du das nicht weißt, dann ist der Wagen schnell hin. Und wenn du dein ganzes Leben irgendwie auf der Suche bist und das machst, kommst du in Depression. Aber Allah sagt ja im Koran, das Einzige, wo die Herzen Ruhe finden, ist Zikrullah, also Gedenken an Allah. Es gibt keine andere Lösung. Kein Geld der Welt. Kein Nachmachen irgendeines Stars wird dich mit so einer Ruhe, also du wirst niemals so sein wie als Muslim. Du wirst keine Ruhe haben, nichts. Egal was du machst, die Muslime sind die Modernsten. Hand ab für den Dieb ist das Modernste. Woran sehen wir das? Ganz einfach, in Amerika zum Beispiel gibt es Staaten, wo du, wenn du 2-3 Mal ein gleiches Verbrechen machst, kommst du lebenlang in den Knast. Oder 70 Jahre oder 50 Jahre oder 100 Jahre, keine Ahnung. kommst auf jeden Fall voll lang in Knast. Und da sind die Gefängnisse total Katastrophe. Und da kriegst du voll einen weg. Das ist auch eine Qual für denjenigen, der das gemacht hat. Das ist vielleicht sogar schlimmer als Hand ab. Und hier, bei der Hand ab, zum Beispiel, wenn der Typ weg ist, die Gesellschaft hat davon auch keinen Nutzen gehabt. Weil die sehen nicht, was mit ihm passiert. Die haben nicht gesehen, dass es dadurch eine Strafe gibt. Aber bei der Entfernung der Hand, sehen, er ist ja danach frei. Die Menschen haben davon auch einen Nutzen, weil sie sehen das. Und dann werden sie davon zurückschrecken. Das heißt, es gibt nichts Moderneres als Islam. Das war's. Der Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab fährt wie folgt fort und sagt, also all diese Dinge zu wissen, Wissen und Kenntnis über Allah, über seinen Propheten und über den Islam, mit den Beweisen. Das ist der erste Punkt, was wir heute besprechen. Mit den Beweisen. Und die Erklärung ist, der Beweis, einen Moment. Der Beweis führt dich zu dem, ja, was du vorher halt gedacht hast oder worüber du nachgedacht hast. Entweder es wird bestätigt oder nicht. Und Beweise für diese Angelegenheit, also allgemein kann man das auch anwenden, aber für den Islam speziell, für diese Angelegenheit sind sowohl vom Text her, also inhaltliche Beweise, und auch vom Intellekt, also womit man seinen Verstand benutzen kann. Mit Text ist alles gemeint, was durch Offenbarung, also durch Wahi, alles, was durch Offenbarung bestätigt wurde. Und Offenbarung ist halt das Buch und die Sunna. Und Intellekt, mit Intellekt ist gemeint, also mit Verstand ist gemeint, ist ein Beweis. Das kann man durch Beobachtung, Betrachtung oder Erforschung halt feststellen, ob das so ist. Und Allah hat häufig diese Art von Beweis in seinem Buch, also womit man seinen Verstand benutzen soll, erwähnt. Und es gibt viele Ayat, wo Allah uns sagt, von seinen Zeichen sind das und das und das und das. Wo er sagt zum Beispiel, von seinen Zeichen sind das und das und das. Und durch diese Methode sind die intellektuellen Beweise, also womit man seinen Verstand benutzt, von Allah oft notiert oder aufgezeigt. Was den Propheten sallallahu alaihi wasallam angeht, also wenn wir jetzt beweisen wollen, dass es der Prophet ist, gehen wir halt auf diese, ist ein Beispiel jetzt nur, auf diese beiden Arten vor, indem wir sagen, wir gucken uns Textbeweise an und wir gucken uns Beweise mit Verstand an, dass er der Prophet ist. Textbeweise sind zum Beispiel, dass Allah sagt, in Surah Fat, Muhammad ist Allahs Gesandter. Ja, also klarer geht's ja nicht mehr. Muhammad ist Allahs Gesandter. Und in Surah Ali Imran, und Muhammad ist doch nur ein Gesandter, vor dem schon Gesandte vorübergegangen sind. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr euch dann auf den Fersen umkehren. Und wer sich auf den Fersen umkehrt, wird Allah keinerlei Schaden zufügen. Aber Allah wird es den Dankbaren vergelten. Also für uns jetzt hier ist wichtig das Erste, wo halt bewiesen ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Gesandter ist. Und Mohammed ist doch nur ein Gesandter, vor dem schon Gesandte vorübergegangen sind. Das sind halt Beweise vom Text. Vom Koran bestätigt. Und dann damit natürlich auch von Allah bestätigt, ist ja klar. Und jetzt, wenn wir sagen wollen, okay, lasst uns halt vom Verstand her mal sehen, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam echt ein Prophet war, also dass wir unseren Verstand benutzen, dann sagen wir, okay, ganz einfach. Man schaut einfach und untersucht, ja, und betrachtet, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ein Prophet war, indem man halt erforscht, betrachtet, untersucht, wie man es auch nennen will, indem man die klaren Zeichen sich anguckt, womit er kam. Und diese Zeichen sind zum Beispiel folgende, um nur ein wenige anzuhauchen. Das größte Zeichen ist natürlich das Buch Allahs, was voll ist mit Beweisen, dass er ein Prophet ist. Denn erstens, das Buch ist grammatikalisch nicht nachzuahmen. Im Satzbau, in Syntax, egal was, ist es nicht nachzuahmen. Viele Leute haben es versucht, aber konnten es nicht schaffen. Es gibt Informationen in dem Buch, was vor 1400 Jahren geschrieben wurde, die erst mit der heutigen Wissenschaft zum Beispiel auch bewiesen werden konnten. Dann hat dieses Buch Informationen über die Zukunft, die aber bei uns jetzt in der heutigen Zeit schon in der Vergangenheit sind und die auch so eingetroffen sind. Das kann ja keiner von sich aus einfach so wissen. Das ist ja kein Lotto, ne? Was auch ein Beweis ist zum Beispiel, das wissen wir auch, ist auch bekannt in Surah Mesad, als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, offenbart bekam, Tabbat yada Abi Lahab, also zugrunde gehen sollst du, ja Abu Lahab. Und da wird ja auch weiter gesagt, dass er in der Hölle sein wird und dass seine Frau das Holz sogar tragen wird. Und das war, wo der Abu Lahab noch am Leben war. Und er ist als Ungläubiger gestorben. Um den Islam kaputt zu machen, und er war einer der größten Feinde des Islams, und um den Islam kaputt zu machen, hätte er einfach sagen können, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tamam, Islam wäre kaputt. Weil das wäre im Widerspruch mit dem Vers. Aber Allah hat es nicht erlaubt, dass er den Islam annimmt. Ganz einfach. Und das Buch, und diejenigen, die Arabisch können, werden halt noch mehr wissen, warum dieses Buch ganz klar von Allah ist. Und es umfasst wahre und nützliche Erzählungen von Ereignissen, die halt, was wir halt gesagt haben, wie das, dass das dann auch genauso eingetroffen ist. Und allein nur, wenn man sich die Gesetze anguckt, ja, wenn man sich die Gesetze anguckt, diese garantieren schon, wenn man denen nachgehen würde, diese würden schon garantieren, dass man Wohlstand und Wohlbefinden erreichen würde. Der Bruder und ich haben zum Beispiel gestern uns angeguckt, hier bezüglich jetzt der Weltwirtschaftskrise, dass Leute ganz klar gesagt haben, es liegt, also Nicht-Muslime, ja, Leute von der Börse und so, die haben gesagt, das liegt, erstmal die Weltwirtschaftskrise, warum? Liegt nur an dem Zins, das ist der Hauptgrund, weil es geht exponentiell nach oben, die Schulden sind so weit hoch, das kann man gar nicht mehr abbezahlen, so viele Menschen, wie viel auch geboren werden, das können die nicht abbezahlen. Auch wenn alle Menschen irgendwann arbeiten würden, Tag und Nacht, weil das geht ja exponentiell. Das kann man nicht mehr ab. Ja, das geht exponentiell bedeutet, am Anfang 2, 4, 8, 16, 32 und dann irgendwann. Ja, das geht. Also am Anfang steigt die Kurve so: die Schulden sind zum Beispiel bei 10, 20, 30, 40 Euro, dann hier bei 100.000, 2.000. 100.000 und dann Millionen, 10 Millionen, dann die nächste, immer so weiter. Und das kann man nicht mehr abbezahlen. Und die haben gesagt, der einzige Grund für diese Weltwirtschaftskrise sind Zinsen. Und da haben viele gesagt, das islamische Bankensystem ist was Innovatives, obwohl das für uns schon alt ist, aber gut bewahrt halt, ne? Und die haben gesagt, dass die einzige Lösung für diese Sache das islamische Bankensystem ist, dieser Weltwirtschaftskrise aus dem Weg zu kommen. Und die würden auch genauso sehen, wenn die andere Gesetze anwenden würden, wie zum Beispiel mit Ehebrechern, mit Kriminalität, im Sozialen, egal womit, würden die sehen, das würde Wohlstand und Wohlbefinden bei den Menschen erreichen, dass man halt auch sozial ist. Alles ist ja da gesichert im Islam. Wenn man nur das betrachten würde. Und zusätzlich, dass er ein Prophet ist, ist er auch mit Wundern gekommen. Ja, mit Wundern, also was man heute wirklich als Wunder jetzt, das hier kann nicht jeder als Wunder sehen, weil man das, weil er das nicht versteht. Nicht jeder kann das kapieren, ja, weil er halt einfach gar nicht sich mit Büchern oder so beschäftigt oder gar keine Lust hat oder er will gar nicht danach gehen, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala ganz klar sagt, wenn sie über den Koran nachdenken würden, dann wird das in ihnen halt, sage ich jetzt mal sinngemäß, was bewegen und würden sie das erkennen. Aber es gibt halt Menschen, die sagen, Wunder ist nur so wie Zauberer, ja? Und der Prophet ist ja auch mit solchen Wundern gekommen, womit auch andere Propheten gekommen sind. Zum Beispiel mit der Spaltung des Mondes, dass er halt die Nachtreise gemacht hat, dass er halt Vorhersagen gemacht hat in der Zukunft. Ja, zum Beispiel das Fleisch, das dieses vergiftete Fleisch, diese Lammschulter zu ihm gesprochen hat. Viele Sachen. Und Angelegenheiten des Verborgenen, Ungesehenen, dass er uns darüber informierte und das vorhersagte. Und all diese Sachen, dieses Buch, diese Dinge, was ihm passiert ist, diese Hilfen von Allah subhanahu wa ta'ala, die in gewissen Situationen zu ihm kamen, all diese Informationen über das Verborgene, all diese Informationen, was in der Zukunft passiert, was ja jetzt auch alles passiert, können nur durch Offenbarung geschehen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Also es gibt keine andere Möglichkeit, dass man sagt, ja, das könnte doch... Nein, es gibt keine andere Auswahl als das. Dass das nur durch Offenbarung geschehen kann. Dass es genau so gekommen ist, dass die Dinge genau so eingetroffen sind, wie der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, es vorhersagte. Und somit haben wir heute unseren Vortrag beendet, inshallah. Und ja, wenn ihr was zu fragen habt oder Ergänzungen, dann bitte ich darum jetzt.